Neben Rasulanbai, Begum Akhtar und Sideswari Devi hören wir eine weitere Vertreterin des Purab Angtumri und der Benares Gharana, eine der indischen Musikschulen. Badi Motibai singt uns Kana Big Bari Bansiya in der Ragaform Purvi. Dieser antike Raga ist geprägt von einem ruhigen, geradezu mystisch-heroischen Charakter. Purvis Geschichte kann bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgt werden. Er ist ein vollständiger Raga, Sampurna. In der auf- und absteigenden Skala werden alle 7 Hauptnoten gespielt. Die Betonung liegt auf einer erniedrigten 2. Stufe Re und einer natürlichen 6. Stufe Da. Re wird etwas stärker betont, Vadi, und im Verhältnis dazu Da ein wenig abgeschwächter, Samvadi. Die Aufnahme von Kana Big Bari Bansiya in der Ragaform Purvi mit der Sängerin Badi Motibai findet sich auf der CD Golden Milestones Melody Queens des indischen Labels Sarigama. Einfluss der hinduistischen Mythen trifft man in Indien auch auf die Meinung, dass sich das Dreigestirn der Göttinnen Durga, Lakshmi und Saraswati den Menschen als Avatare offenbarte, in Gestalt der Gesangsvirtuosinnen D.K. Patamal, M.S. Subbalakshmi und M.L. Vasanta Kumari. Ihre Ankunft beendete die männliche Dominanz in der südindischen Klassik. Es begann eine Ära des Göttlichen, der Kreativität und Innovation innerhalb der Grenzen traditioneller Werte. Patamal, Subbalakshmi und Vasanta Kumari umspannen nahezu ein Jahrhundert. Mit der Geburt von Subbalakshmi im Jahre 1916 und dem Tode von Patamal im Juli 2009. Es waren Künstlerinnen, die ganz in der Musik aufgingen, nicht des Erfolges, noch des Ruhmes oder des Geldes wegen. Diese Frauen waren Meisterinnen des Multitaskings, erfüllten vielerlei Aufgaben in unterschiedlichsten Rollen. Als Mütter, Ehefrauen, Geschwister, Lehrer oder Großmütter. Während heute viele Künstler unterschiedlichste Identitäten gleichzeitig zu leben scheinen, waren Pattamal, Subbalakshmi und Vasantha Kumari von einer einzigen Identität geleitet. Die für Asien typische Präsenz und Funktion einer selbstlosen göttlichen Liebe war für diese großen Meisterinnen des Gesangs die Antriebskraft, um beständig auch größte gesellschaftliche Widerstände bis zur künstlerischen Anerkennung zu überwinden. Tamal Krishnaswamy Pattamal war besonders als Playback-Sängerin für Lieder in indischen Filmen beliebt. Pattamal wuchs in einer orthodoxen Brahmanenfamilie im südindischen Bundesstaat Tamil Nadu auf. Ihr Talent machte sich bereits in sehr jungen Jahren bemerkbar. Patta wurde von ihrem Vater Krishnaswamy Dikshita ermutigt, die südindische Klassik zu erlernen. Seiner im Gesang talentierten Frau verbot er jedoch, streng nach orthodoxer Tradition innerhalb des Freundeskreises aufzutreten. Patta hatte keinen Unterricht im klassischen Sinne einer Lehrer-Schüler-Beziehung. Aus ihrem musikalischen Gedächtnis wiederholte sie Kritis und Raga-Phrasierungen, die ihr beim Konzertbesuch zu Gehör kamen. Ihr Gesang inspirierte auch ihren jüngeren Bruder Dika Chaitraman, der mit Patta diverse Konzerte bestritt und 1990 als Auszeichnung den Sankita Kalanidhi erhielt. Pattamal selbst wurde 1961 mit einer der ersten Auszeichnungen bedacht, mit dem renommierten Sankit Natak Academy Award, und 1971 erhielt sie den Padma Bhushan. Aus der CD Sari Evari hören wir Pattamal mit dem gleichnamigen Titelstück, ein Tyagaraja Kriti in der südindischen Raga-Form Sri Ranjani. Die CD wurde 2004 beim Label The Orchard Sarigama veröffentlicht. Sasariyo varre dani ni da ma da ni ni da ba ga ri ga ma da ni ni da ma da ni sa ri ri sa ni sa sa ni da ni sa sa ni da ba ga ri sa sa ri ye u ba re ni da ba ga ri ga ma da ni ni da ma da ni sa ma da ni sa ri ri sa ni ga ri sa ni da ni ri sa ni da ni sa sa ni da ma ga ri sa sa ri ya u ba re si jan ki ni sa ri ya u ba re Die indisch-klassische Musik hat im 20. Jahrhundert, besonders die nordindische Klassik, die Hindustani-Musik, einen spürbaren Wandel erfahren. War sie als höfische Kunst der Arbeitsplatz der Kurtisanen, hat sich die Klassik zu einer anerkannten Kunstform entwickelt, die von Mädchen und Frauen aus angesehenen Familien erlernt und als Beruf ausgeübt wird. Als fahler Beigeschmack bleibt die oft zu spät erteilte Auszeichnung von Musikerinnen, die den steinigen Weg für diese anerkannte Kunstform über Jahrzehnte geebnet haben. Kehren wir gegen Ende unserer Sendung zu den vier Gesangsköniginnen zurück. Sideswari Devi starb im Jahre 1977. Die erste war Begum Akhtar im Jahre 1974. Kurz darauf folgten Rasoolan Bai und Badi Moti Bai. Allesamt waren es Ausnahmekünstlerinnen, deren Leben gänzlich von der Musik von ihrer frühen Kindheit bis zu ihrem Tode bestimmt war. Sideswari Devi wuchs in einem musikalischen Haushalt nach dem frühen Verlust ihrer Eltern auf, bei ihrer Tante Rajeswari Devi. Zur Musik kam sie eher zufällig. Als sie sich vor die Tochter ihrer Tante stellte, um sie gegen die gewalttätigen Unterrichtsmethoden des Lehrers und Sarangi-Meisters Sayaji Mishra zu schützen. Es gelang Sideswari auch, dem verschreckten Kind das Singen beizubringen. Um das Bild in unserer heutigen Sendung zu vervollständigen, wird uns die vielseitige Sideswari Devi einen Kanchari singen, ein Genre innerhalb der nordindischen Klassik. Kancharis sind äußerst populär in den indischen Bundesstaaten Uttar Pradesh und Bihar. Sie werden während der Regensaison gesungen. Ihre Geschichten beschreiben das Warten einer Jungfrau auf ihren Liebhaber, während die schwarzen Monsunwolken den Sommerhimmel verdunkeln. Die Aufnahme mit Sideswari Devi ist uns nicht näher datiert. Yeah. Dies war unsere Sendung IMC Intimate Classic mit dem Thema Frauen in der indischen Klassik Teil 1. Den Sendetermin für die folgenden Teile dieses Themas entnehmen Sie unserer Programmvorschau im Internet. Wir stellten Ihnen Hörbeispiele im indischen Gesang der nord- und südindischen Klassik vor mit den Sängerinnen Rasulan Bai, Begum Akhtar, MS Subbalakshmi, Gangubai Hangal in Begleitung von Amerikanern Badimoti Bai, Diki Patamal und Sitaswari Devi. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Lothar Meyer und vielleicht bis zum nächsten Mal. Namaste. Hinweise zu kommenden Sendeterminen entnehmen Sie dem Internetangebot Ihres Radiosenders oder besuchen direkt die Website von IMC India Meets Classic, www.imcradio.net, imcradio.net. Sie hörten die Sendung IMC India Meets Classic mit der Reihe Raga CDs des Monats.